Hochzeitgedicht von Friedrich von Schiller. Zum erstenmal nach langer Muße, dir, gutes Kind, zum Hochzeitgruße ergreif ich meinen Dichterkiel. Die Schäferstunde schlägt mir wieder, vom Herzen strömen warme Lieder ins brachgelegne Saitenspiel. Darf sich in deinen Jubeltagen auch ernste Weisheit zu dir wagen? Sie kommt aus deines Freundes Brust, die Weisheit ist der Freude Schwester, sie trennt sie nicht, sie knüpft sie fester und lächelt zu erlaubter Lust. Wenn Tugenden den Kranz gewinnen, da will die Freudenträne rinnen, da denk ich an die schönere Welt. So selten lohnt das Glück den Besten. Oft weint die Tugend an den Festen, die das gekrönte Laster hält. Du Mädchen mit dem besten Herzen, du hast Gefühl für fremde Schmerzen, für fremde Wonne Sympathie. Erröte nicht, ich sahe Proben und meine Leier. Frag dort oben, die stolze Leier schmeichelt nie. Wie mühsam sucht durch Rang und Ahnen die leidende Natur sich Bahnen. Gefühl erstickt in Ziererei. Oft drücken ja gleich Felsenbürden mit Seelenruh bezahlte Würden der großen kleines Herz entzwei. Dein Herz, das noch kein Neid getadelt, dein reines Herz hat dich geadelt und Ehrfurcht zwingt die Tugend ab. Ich fliege Pracht und Hof vorüber, bei einer Seele steh ich lieber, der die Empfindung Ahnen gab. Wer war der Engel deiner Jugend? Wer rettete die junge Tugend? Hast du auch schon an sie gedacht? Die Freundin, die dir Gott gegeben, ihr Adelbrief, ein schönes Leben. Den hass ich, den sie mitgebracht. Sie riss dich weg von Pöbelseelen, dein Brautgebet wird's Gott erzählen. Du gingst ihr nach und wurdest gut. Sie schuf dich zu des Gatten Wonne, erwärmte gleich der Frühlingssonne zur Tugend deinen jungen Mut. Wie eilte sie mit Muttergüte zur Hilfe jeder jungen Blüte, bis Leben in die Wurzel floß. Wie pflegte sie mit Flammeneifer des zarten Sprösslings, bis er reifer, ein stolzer Wuchs, zum Himmel schoss. So eile denn zum Brautaltare, die Liebe zeigt dir goldne Jahre, mein warmer Segen eilt voran. Du kennst der Gattin Schuldigkeiten, du hast ein Herz für ihre Freuden, und glücklich preis ich deinen Mann. Wie schön ist doch das Band der Liebe, sie knüpft uns wie das Weltgetriebe auf ewig an den Schöpfer an. Wenn Augen sich in Augen stehlen, mit Tränen, Tränen sich vermählen, ist schon der süße Bund getan. Wie göttlich süß ist das Vergnügen, ans Herz des Gatten sich zu schmiegen, wie süß sich seines Glücks zu freuen, wie süßer sich für ihn zu quälen. Auch Wehmut kettet schöne Seelen, und wollustvoll ist diese Pein. Du wirst mit liebevollem Eilen das Schicksal deines Mannes teilen und schnell in seine Seele sehn. Wie zärtlich wirst du jeden träumen, die kaum in seinem Busen keimen, wie zärtlich rasch entgegengehn. Wenn unter drückenden Gewichten des Kummers und der Bürgerpflichten der müde Gatte niederfiel, wirst du mit einem holden Lächeln Erfrischung ihm entgegenfächeln, und spielend trägt er sie zum Ziel. Wenn Schmerz in seinem Busen wütet und über ihm die Schwermut brütet, in seinem Herzen Stürme wehn, wirst du mit heiterem Gesichte erquickend gleich dem Sonnenlichte durch seines Grames Nebel sehn. Wenn selbst der Wonne süße Bürde dem Einsamen zu lästig würde, auch Lust gesellt sich Helfer bei, wirst du die schönste Hälfte tragen, und erst dein Auge wird ihm sagen, wie groß des Glückes Fülle sei. Ja, darf ich über Jahre fliehen, den Schleier von der Zukunft ziehen? Ein neues Glück erwartet dein. Das Größte, so der Mensch empfindet, das nur im Himmel Muster findet, die Mutter eines Kinds zu sein. Die Mutter eines Kinds zu werden, was droben süß ist und auf Erden, das Wonnewort schließt alles ein. Das kleine Wesen, welch Vergnügen, im mütterlichen Schoß zu wiegen, was kann im Himmel schöner sein? Die Seligkeit, du wirst sie kennen, wenn stammelnd dich die Kinder nennen und herzlich dir entgegenfliehen. Die bange Lust, die süße Qualen, umsonst, kein Jüngling kann sie malen. Hier werf ich meinen Pinsel hin. Was Lieder nicht zu singen wagen, lass dir der Mütter Beste sagen, was einer Mutter Freude glich. Du hörtest ihre Seufzer hallen, du sahest ihre Tränen fallen, du liebst sie, darum lieb ich dich. Lass dir der Mütter Beste sagen, wie himmlisch alle Pulse schlagen, wenn nur des Kindes Name klingt, wie selbst das Land sich schöner malet, wie heller selbst der Himmel strahlet, der über ihren Kindern hängt. Wie süß der Gram um Kleinigkeiten, wie süß die Angst, es möchte leiden, die Träne, die sich still vergießt, die Ungeduld, ihm zuzufliegen, wie unerträglich das Vergnügen, das nicht das Kind auch mitgenießt. Die Herrscherin der Welt zu scheinen, die Wollust, um ihr Kind zu weinen, lass ihr die Wahl. Was wird sie tun? Die Krone wirft sie auf die Erde und fliegt mit jauchzender Gebärde und fliegt dem lieben Kinde zu. Nun freu dich denn, du wirst's genießen, das stille Glück, das viele missen. Was wünsch ich dir? Entweih es nie, die Freundin, die dein Herz gemildet, zur guten Mutter dich gebildet, was wünsch ich dir? Vergiss sie nie, vergiss sie nie, wenn deine Lieben im Kinderspiel sich um dich üben, so führe sie der Besten zu. Ihr sollen sie zu Füßen fallen, unschuldig ihr entgegenlallen, die gute Mutter gabest du.